dass wir im Moment Arbeitslosigkeit haben, dass wir eine anhaltende wirtschaftliche Krise haben, ist nicht etwa Ausdruck davon, dass der Kapitalismus nicht funktioniert, dass irgendetwas schief läuft, sondern es ist Ausdruck des ganz normalen Funktionierens des Kapitalismus. Krise und Arbeitslosigkeit gehört untrennbar zum Kapitalismus dazu. Michael Heinrich, Politikwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Seine These? Die aktuellen gesellschaftlichen Probleme, wie beispielsweise die hohe Arbeitslosigkeit, sind eine direkte Folge des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Das grundlegende Problem ist, dass wir eine Wirtschaft haben mit ungeheuer großen Produktionsmöglichkeiten, deren Ziel aber eben gerade nicht ist, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sondern den Profit des eingesetzten Kapitals zu maximieren. Und das kann dann dazu führen, dass wir auf der einen Seite zwar eine ungeheure Arbeitslosigkeit haben, aber diejenigen, die Arbeit haben, die sollen immer länger arbeiten und für immer weniger Geld arbeiten. Dass wir auf der einen Seite einen ungeheuren Reichtum haben und gleichzeitig aber nicht nur eine Verarmung auf der anderen Seite, sondern auch eine durchaus gezielte, geförderte Verarmung. Als Lösung bleibt Michael Heinrich zufolge deshalb nur die Veränderung des Wirtschaftsmodells, in einer langfristigen Perspektive die Abschaffung des Kapitalismus. Wie der Weg dahin aussehen könnte, beschreibt Ulrich Brandt, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel, in seinem vor kurzem erschienenen Buch. Der Titel? Gegenhegemonie. Gegenhegemonie heißt an ganz vielen Orten, überhaupt erstmal loszugehen, kritisches Bewusstsein zu schaffen, Alternativen, die es gibt, zur Kenntnis zu nehmen. Es gibt enorm viele Alternativen und dann auch in bestimmten Fragen sie zu entwickeln. Marx Reloaded, Teil 1. Das Comeback der Kapitalismuskritik. Sendung von Tobias Hübner. Die international forcierten Profitmaximierungsstrategien gefährden auf Dauer unsere Demokratie. Unsere Kritik gilt der international wachsenden Macht des Kapitals und der totalen Ökonomisierung eines kurzatmigen Profithandelns. Als der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering Mitte April begann, den Kapitalismus zu kritisieren, konnte er nicht ahnen, was er damit anstoßen würde. Zwar blieb der erwünschte Effekt aus, auf einen Stimmungsumschwung in der Wählergunst wartet die SPD bislang vergebens, allerdings hat sich die Diskussion inzwischen verselbstständigt. Das Wort Kapitalismus ist heute so oft zu hören und zu lesen wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dabei lag Müntefering mit seiner Kritik völlig daneben, sagt der Politologe und Mathematiker Michael Heinrich. Was Müntefering angesprochen hat, das war eben eher so eine Ebene von einzelnen Kapitalisten, die jetzt besonders rigide vorgehen. Das mag es zwar geben, aber das trifft noch lange nicht das grundlegende Problem, um das es sich handelt. Und das ist, Michael Heinrich zufolge, der Kapitalismus an sich. Nicht einzelne Unternehmer bzw. Kapitalisten, sondern das gesamte System. Um das aber kritisieren zu können, muss man es erst einmal verstehen, und das ist gar nicht so einfach. Michael Heinrich beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit den Theorien von Karl Marx, dem wohl berühmtesten Kapitalismuskritiker. Michael Heinrich hat seine Doktorarbeit über Marx geschrieben und auch sein letztes Buch, eine Einführung in die drei Bände des Kapitals, das Hauptwerk von Karl Marx, der darin auf über 2000 Seiten die Funktionsweise des Kapitalismus untersucht. Michael Heinrich schreibt in seiner Einführung: Was Marx kritisiert, ist nicht eine bestimmte Verteilung von Gütern oder Einkommen, sondern es sind die in einem umfassenden Sinn elenden Arbeits- und Lebensbedingungen. Dass diese Lebensbedingungen keineswegs Kinderkrankheiten des Kapitalismus sind, das versucht Marx bei seiner Analyse des kapitalistischen Produktions- und Akkumulationsprozesses nachzuweisen. Die Marxische Kritik besteht nicht in einer moralischen Vorhaltung, sondern im Nachweis, wie der Kapitalismus tatsächlich funktioniert. Marx wollte, Michael Heinrich zufolge, weitaus mehr als nur Kritik üben an Ausbeutung und Bereicherung. Er wollte den Menschen die Augen öffnen. Im Kapital beschreibt er nicht nur, wie Tauschhandel, kapitalistische Produktion und Marktwirtschaft funktionieren. Er hinterfragt die Kategorien selbst, mit denen die Wirtschaftswissenschaften arbeiten. Was ist beispielsweise eine Ware? Was ist Arbeit? Was ist Geld und was ist Kapital? Auf diese Fragen versuchte Marx eine Antwort zu geben. Das Kapital war Ende des 19. Jahrhunderts die umfassendste und tiefgründigste Analyse des Kapitalismus. Aber wie ist das heute, über 130 Jahre später? Die Theorien von Marx, die sind nicht nur wieder aktuell, die waren auch die ganze Zeit aktuell. Der Marx hat sich da keinen Illusionen drüber hingegeben, was Kapitalismus ist, dass es sich bei Kapitalismus nämlich darum handelt, Profit zu maximieren und dass das einzige Ziel ist. Also Kapitalismus ist nicht dafür da, um jetzt viele Arbeitsplätze zu schaffen oder etwa hohe Löhne zu zahlen. Das kann in bestimmten Situationen ein mitlaufender Effekt sein. Aber der Kern kapitalistischer Produktion ist, wie Marx das genannt hat, die Verwertung des Werts, also die Erzielung eines möglichst hohen Profits. Michael Heinrich ist überzeugt. Die Theorien von Marx erklären besser als jeder andere Ansatz unser heutiges Wirtschaftssystem. Und nicht nur das. Die anhaltende Wirtschaftskrise und die hohe Arbeitslosigkeit, schreibt er, sind aus einer marxistischen Perspektive besser zu verstehen. Marx habe deutlich gemacht, was den Kapitalismus von anderen Gesellschaftssystemen unterscheidet. In vorkapitalistischen Gesellschaften diente die Ausbeutung der beherrschten Klasse in erster Linie dem Konsum der herrschenden Klasse. Nur in Ausnahmefällen wurde der angeeignete Reichtum dazu verwendet, die Basis der Ausbeutung zu vergrößern, indem zum Beispiel auf Konsum verzichtet wurde und stattdessen noch mehr Sklaven gekauft wurden, sodass diese einen noch größeren Reichtum produzieren konnten. Unter kapitalistischen Verhältnissen ist dies aber der typische Fall. Der Gewinn eines kapitalistischen Unternehmens dient nicht in erster Linie dazu, dem Kapitalisten ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Der Gewinn soll vielmehr erneut investiert werden, damit in Zukunft noch mehr Gewinn gemacht wird. Nicht Bedarfsdeckung, sondern Kapitalverwertung ist der unmittelbare Zweck. Profitmaximierung nannte das Karl Marx. Der erlebte das kapitalistische Wirtschaftssystem Mitte des 19. Jahrhunderts. Seitdem hat sich der Kapitalismus weiterentwickelt und weltweit ausgebreitet. Er ist zu einem globalen System geworden. Seine grundlegenden Muster jedoch sind dieselben geblieben: Wettbewerb, Konkurrenz und als übergeordnetes Unternehmensziel ein möglichst hoher Gewinn bzw. Profitmaximierung. Die Rahmenbedingungen haben sich allerdings dramatisch verändert. Michael Heinrich spricht vom globalen Konkurrenzkapitalismus. Er betont, dass sich Konkurrenzbedingungen verschärfen, dass heute Konkurrenz eben längst nicht mehr national beschränkt ist oder auf einen kleinen Außenhandelsbereich, sondern dass es wirklich in vielen Bereichen um globale Märkte geht. und dass das dann natürlich erhebliche Rückwirkungen hat für einzelne nationale Unternehmen. Also wenn beispielsweise die Deutsche Bank davon spricht, trotz sehr hoher Gewinne, muss sie jetzt eine Menge von Mitarbeitern entlassen. Dann ist es nicht einfach der Gier einzelner Manager geschuldet, sondern dahinter liegt natürlich so etwas wie eine globale Vergleichbarkeit von Renditen. Also da gibt es einen Druck, die einzuhalten von den Aktionären, von den Geldgebern, die sich halt überlegen, naja gut, wenn dieses Unternehmen nicht diese Rendite hervorbringt, dann geben wir unser Geld eben an ein anderes Unternehmen. Und das sind eben Verhältnisse, die durch Prozesse, die man so in den letzten Jahren als Globalisierung, Internationalisierung der Finanzmärkte bezeichnet hat, die sind nicht völlig neu, aber die haben sich halt nochmal enorm verstärkt. Fast erweckt Michael Heinrich den Eindruck, die Ackermänner dieser Welt in Schutz nehmen zu wollen. Eine ungewöhnliche Rolle für einen Marxisten. Die Mainstream-Medien jedenfalls zeichnen ein anderes Bild. Marxisten als verbohrte Klassenkämpfer bzw. Revolutionsträumer. Mit den Theorien von Marx hat das jedoch nicht viel zu tun. Der schrieb schon im Vorwort zum Kapital: Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse ein Wort. Die Gestalten von Unternehmer und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich um Personen nur, soweit sie Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Marx kritisierte die Unternehmer nicht als Person, sondern ausschließlich in der Rolle und der Funktion, die sie im Kapitalismus einnehmen. Viele Marxisten haben das übersehen. Michael Heinrich betont deshalb, dass unter den Auswirkungen des kapitalistischen Wirtschaftsmodells alle leiden, auch die Unternehmer. Es ist eine Tatsache, dass die Konkurrenz unaufhaltsam größer wird, und zwar weltweit. Und darauf müssen die Unternehmen reagieren. Um die Produktionskosten zu senken, bauen sie Arbeitsplätze ab oder verlagern sie ins Ausland. Und von der Politik fordern sie geeignete Rahmenbedingungen, um die Gewinne steigern zu können. Das Resultat sind unter anderem die Agenda 2010 und Hartz IV. Thank you. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nach dem Ende des Kalten Krieges feierten viele im Westen den Triumph über den sogenannten real existierenden Sozialismus. Der ideologische Sieg wurde dadurch perfekt, dass man die Theorien von Marx mit dem Sowjetkommunismus gleichsetzte und gleich mitentsorgte. Zum Kapitalismus, so glaubt man deshalb bis heute, gibt es keine Alternative. Der Politikwissenschaftler Michael Heinrich sieht das ganz anders. Der Marx wurde ja in den 60er, 70er Jahren bis zu einem gewissen Grad neu entdeckt als Folge der Studentenbewegung und auch in Kontext einer Kritik an traditionellen Arbeiterparteien, einer Kritik am sogenannten real existierenden Sozialismus, der sich auf Marx berufen hat. Und man hat Marx da neu entdeckt als Theoretiker der Gesellschaft, dem es nicht in erster Linie auf Ausbeutung ankam, darauf kam es ihm natürlich auch an, aber es kam ihm darauf an, auf die Formen von Gesellschaftlichkeit, auf die Strukturen von Gesellschaft, die Herrschaft hervorbringen. Und solche Strukturen sind eben nicht nur sichtbar im Kapitalismus, den Marx analysierte, sondern auch in diesem sogenannten real existierenden Sozialismus. Und insofern hat diese neue Marx-Lektüre den real existierenden Sozialismus auch mit Marx kritisiert. Michael Heinrich unterscheidet zwischen den Theorien von Marx und dem, wie sie ausgelegt wurden. Die zwei stärksten Strömungen waren einerseits der weltanschauliche Marxismus, dessen bekanntester Vertreter Karl Kautsky war und der die SPD in ihren Anfangsjahren inspirierte, und andererseits der Marxismus-Leninismus, auf den sich später der Kommunismus berief. Beide Sichtweisen waren, Michael Heinrich zufolge, stark vereinfacht und ignorierten ganz wesentliche Punkte der Marxischen Theorie. In seinem Buch Zum Kapital schreibt er: Für beide war zentral, dass der Sozialismus oder Kommunismus zu einer anderen Verteilung führen würde. Gemäß dieser Auffassung kann auch schon ein autoritärer Wohlfahrtsstaat, der sogar gewisse marktwirtschaftliche Strukturen beibehält, als Sozialismus oder Kommunismus gelten. In genau diese Richtung entwickelte sich der sogenannte Realsozialismus in Russland, Osteuropa und China. Marx dagegen ging es nicht nur um eine quantitativ andere Verteilung als unter kapitalistischen Verhältnissen, sondern vor allem um die Emanzipation von verselbstständigten, sich den Einzelnen gegenüber als anonymer Zwang durchsetzenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Soll heißen, Marx ging es um Befreiung, um Emanzipation. Um Befreiung nicht nur von staatlicher Unterdrückung, sondern auch von gesellschaftlichen Zwängen. Zwänge, die als naturgegeben angesehen werden, die aber tatsächlich von Menschen geschaffen wurden. Strukturen und Denkweisen, die sich in unserer Gesellschaft im Laufe von Jahrhunderten herausgebildet haben und die wir deshalb kaum noch hinterfragen. Wie beispielsweise die Existenz von Geld und von Privateigentum, wie die Arbeitsteilung in Unternehmen und die gewinnorientierte Warenproduktion und wie der unerschütterliche Glaube an Fortschritt und Wachstum. Insofern ist Marx heute tatsächlich sehr aktuell. Der Glaube daran, dass sich Probleme wie beispielsweise die hohe Arbeitslosigkeit in Luft auflösen, wenn nur die Wirtschaft schnell und kräftig genug wächst, eine solche Überzeugung wird heute kaum noch hinterfragt. Gerade deshalb sei Marx heute so interessant, sagt Michael Heinrich. Seine Theorien ermöglichen eine andere Sichtweise auf aktuelle Probleme und auf Vorschläge, wie diese zu lösen seien, wie zum Beispiel die Debatte um die Lohnnebenkosten. Wenn man die senken will, muss man sich erstmal darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Entweder eine schlechtere Gesundheitsversorgung oder höhere Zuzahlungen für eine gleichbleibende Qualität. Das heißt, Senkung der Lohnnebenkosten bedeutet auf jeden Fall eine Verschlechterung der Lebenslage der abhängig Beschäftigten. Die Unternehmen freut es natürlich, sie haben weniger Kosten, dass sie deshalb auch mehr Menschen einstellen. Da kann man ja sich die Entwicklung der letzten Jahre anschauen. Die Senkung der Lohnnebenkosten ist ja nicht gerade ein neues Phänomen. Die wurden ja schon gesenkt. Und die Arbeitslosigkeit ist weiter gestiegen. Denn die Unternehmen stellen ja nicht einfach mehr Arbeitskräfte ein, bloß weil die billiger sind. Die überlegen sich, wie viel von unseren Produkten können wir absetzen und wie viel Beschäftigung brauchen wir dafür. Und wenn die halt nicht allzu viel absetzen können, dann stellen die keine neuen Arbeitskräfte ein. Man muss kein Marxist sein, um das zu verstehen. Auch so mancher Unternehmer würde dem zustimmen. Michael Heinrich geht jedoch noch einen Schritt weiter. Als Marxist unterscheidet er zwischen Arbeit, also Arbeitnehmer, auf der einen Seite und Kapital, die Unternehmer, auf der anderen Seite. Dass die unnachgiebig fordern, die Lohnnebenkosten zu senken, habe einen anderen Grund. Damit steigt automatisch ihr Gewinn. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sind die Gewerkschaften schwach. Sie können die Lohnverhandlungen schlecht führen. Sie können also nur kleine Lohnerhöhungen durchsetzen, die höchstens einen Inflationsausgleich ermöglichen. Insofern kann man schon davon sprechen, dass in Deutschland die Unternehmerseite das Gewerkschaftslager ganz gut im Griff hat. Bei den Lohnnebenkosten sieht es anders aus. Die werden von den Sozialversicherungen automatisch erhöht. Wenn die Kosten jetzt für die Krankenversicherung oder die Rentenversicherung steigen, dann steigen diese sogenannten Lohnnebenkosten. Das heißt, die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer können noch so schwach sein. Das ist ein Bereich von Lohnkosten, den die Unternehmen dadurch nicht in den Griff kriegen. Und das, was sie halt jetzt in den normalen Lohnverhandlungen erreicht haben, dass sie da ihre Interessen ziemlich ungebremst durchsetzen können, das möchten sie halt auch erreichen bei diesen Lohnnebenkosten und deswegen spielen die eine so große Rolle. Fordern Unternehmer also nur deshalb niedrigere Löhne bzw. Lohnnebenkosten, um ihre Gewinne zu erhöhen? Allein aus Profitgier also? Und werden nur deshalb Arbeitsplätze versprochen, um die wirklichen Interessen zu verschleiern? Viele traditionelle Marxisten würden dem zustimmen, Michael Heinrich jedoch sieht das anders. Die meisten Unternehmer, aber auch Politiker und Wirtschaftsexperten würden an ihre Rezepte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit tatsächlich glauben. Die Vertreter des Kapitals sind überzeugt von dem, was sie sagen, schreibt Michael Heinrich, denn auch sie unterliegen den Systemzwängen des Kapitalismus. Auch sie sind in den gesellschaftlichen Verhältnissen gefangen, von denen sich die Menschen, laut Marx, befreien sollen. Das einfachste Mittel, um eine größere Produktmenge abzusetzen, besteht in einer Preissenkung. Wollen aber die anderen Kapitalisten ihre Marktanteile verteidigen, müssen sie ebenfalls zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Die Konkurrenz zwingt die Kapitalisten mitzumachen. Die Gesetze des Kapitals sind unabhängig vom Wollen der einzelnen Kapitalisten. Sie setzen sich ihnen gegenüber als Zwangsgesetze der Konkurrenz durch. Im Resultat setzt jeder Kapitalist alle anderen Kapitalisten genauso unter Druck, wie er von ihnen unter Druck gesetzt wird. Und alle tun sie dies, indem sie einem blinden Sachzwang folgen. Wir erleben diese Sachzwänge wie Konkurrenz und Wettbewerb zwar tagtäglich, sind uns dessen aber nur selten bewusst. Politiker und Wirtschaftsexperten beispielsweise diskutieren im Fernsehen regelmäßig am Kern des Problems vorbei und verheddern sich nicht selten in Widersprüche. Das beste Beispiel ist die Forderung nach mehr Wettbewerb, die meisten Wirtschaftsexperten gebetsmühlenartig wiederholen. Und das, obwohl unzählige Unternehmen über eben diesen Wettbewerb klagen, weil er sie ruiniert, beispielsweise im Einzelhandel. Die Wirtschaft fordert mehr von dem, was sie kaputt macht. Everyone has got to break free, put it all silent outrage. Come on up and don't close your mouth before you've lived. You shout before you live and be proud before you live. And you say you always get what you want. And I believe that it's true. And I believe it. Together before you pass out, give meaning to your being. Just say you wanna do it again. Come on up and open your eyes. Sit in silence, fantasize. Everyone has got to break free. Put it all aside and not rain. Come on up and open your eyes. Sit in silence, fantasize. Everyone has got to break free. Put it all aside and not rain. Come on up and don't close your mouth before you've lived. You shout before you've lived and be proud before you've lived. And you say you always get what you want. Theorien von Marx können tatsächlich einiges erklären. Und sie erlauben eine neue Sichtweise auf die aktuelle Reformdebatte. Die wird heute sehr einseitig geführt. Beinahe alle Parteien verfolgen eine neoliberale Politik. Die Ideologie dazu, der Neoliberalismus, entstand bereits in den 40er Jahren. Die zentrale These des Neoliberalismus: Nur eine freie Tauschwirtschaft garantiere auch die individuelle Freiheit der Menschen. Gefordert wird Demokratie und Marktwirtschaft. Um diese These zu untermauern, berufen sich die Vertreter des Neoliberalismus vor allem auf die sogenannte Neoklassik. Eine Theorieschule, die nachzuweisen versucht, dass sich die Wirtschaft im freien Tausch, also im unbehinderten Wechselspiel von Angebot und Nachfrage, am besten entfalten kann. Die Neoklassik entstand Ende des 19. Jahrhunderts, verlor jedoch nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 an Bedeutung, da sie die Krise nicht erklären konnte. In den 70er Jahren wurde die Neoklassik wieder populär, als einem der prominentesten Vertreter des Neoliberalismus, Milton Friedman, der Nobelpreis verliehen wurde. Seitdem breitete sich neoliberales und damit auch neoklassisches Denken unaufhaltsam aus, im gleichen Maße wie marxistische Theorien an Bedeutung verloren. Der Politikwissenschaftler Michael Heinrich: Ein wichtiger Unterschied ist, die Neoklassik geht davon aus, dass Marktwirtschaften krisenfrei sind, dass wenn es zu Krisen, zu Arbeitslosigkeit kommt, irgendwas schiefläuft, eine falsche Politik betrieben worden sei, ein ungünstiger Umstand hereinspielen würde, aber natürlich nicht der Markt oder das Kapital selber etwas damit zu tun hat. Marx im Unterschied dazu kann aufzeigen, dass der Kapitalismus immer wieder Krisen hervorbringt, dass er sich überhaupt nur weiterentwickeln kann, wenn es Krisen gibt. Krisen sind also kein Betriebsunfall oder Resultat unfähiger Politiker, sondern Krisen sind Resultat des Kapitalismus. Zwei Theorien, die sich grundlegend widersprechen. Auf der einen Seite die Neoklassik, die heute dominierende Wirtschaftstheorie, und auf der anderen Seite Marx, der schon vor 130 Jahren die bürgerlichen Wirtschaftstheorien, wie er sie nannte, kritisierte. Welcher Ansatz kann die Realität erklären? Und welche Theorie kann Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Probleme aufzeigen? Die hohe Arbeitslosigkeit beispielsweise erklärt die Neoklassik so: Ein Grund für Arbeitslosigkeit ist Lohnstarrheit. das Versagen des Lohnsatzes, sich so lange anzupassen, bis Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage übereinstimmen. Mögliche Ursachen für Lohnstarrheit sind Mindestlohnvorschriften und die Macht der Gewerkschaften. Gregory Mankiw, Makroökonomik. Soll heißen, Arbeit ist zu teuer, die Löhne sind zu hoch. Und daran sind der Staat und die Gewerkschaften schuld, weil sie das freie Wechselspiel von Angebot und Nachfrage behindern. Wird der Arbeitsmarkt flexibilisiert, dann wird Arbeit billiger, die Nachfrage nach Arbeit wird steigen und neue Arbeitsplätze werden geschaffen. So die Prognose der Neoklassik. Der einzige Zweck ist die Maximierung des Profits. Und die wird natürlich angestrebt zu möglichst geringen Kosten. Und in diesem Zusammenhang wird dann natürlich auch Arbeitskraft durch neue Maschinen ersetzt. Akkumulation, also das Wachstum des Kapitals, findet statt durch technische Umwälzungen, wobei technische Umwälzungen eben nicht ins Werk gesetzt werden, um die Arbeit zu erleichtern, um Arbeitszeit einzusparen, sondern auf der einen Seite wird von den Arbeitskräften eine immer längere Arbeitszeit verlangt. Auf der anderen Seite werden aber auch so viele Arbeitskräfte wie möglich freigesetzt. Also jedes Unternehmen versucht mit so wenig Arbeitskräften wie möglich zu produzieren und die wenigen Arbeitskräfte aber dann so lange wie möglich arbeiten zu lassen. Insofern ist die Arbeitslosigkeit eine direkte Folge dieser Profitorientierung der Unternehmen. Und die Profitorientierung ist eben nicht ein Resultat der Gier einzelner Kapitalisten, sondern ist das, was Kapitalismus ausmacht. Und daher kann Marx sehr gut begründen, dass es im Kapitalismus immer wieder zu hoher Arbeitslosigkeit kommen wird, dass so etwas wie Vollbeschäftigung die historische Ausnahme ist und dass sich diese historische Ausnahme, die wir hier schon mal vor 30, 40 Jahren hatten, dass die sich so schnell wiederholt, dafür gibt es keine Anzeichen. Ganz im Gegenteil. Die meisten Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab. Die Telekom und die Post beispielsweise haben in den letzten 10 Jahren zusammen über 200.000 Stellen gestrichen. Die Telekom will diesen Kurs fortsetzen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollen jedes Jahr 5% der Stellen eingespart werden. Ähnlich ist es bei der Deutschen Bahn. Die hat seit 1994 insgesamt 150.000 Arbeitsplätze abgebaut, rund die Hälfte aller Stellen. Der Grund? Technische Neuerungen bei den Signalsystemen und beim Fahrkartenverkauf. Unserer Gesellschaft geht scheinbar die Arbeit aus. Den rund 5 Millionen Arbeitslosen stehen bei weitem keine 5 Millionen freie Stellen gegenüber. Neoklassische Wirtschaftstheorien konnten sich durchsetzen, weil sie komplexe Zusammenhänge anhand von aufwendigen Modellen scheinbar logisch erklären. Ab Mitte der 70er Jahre breiteten sie sich an den Universitäten aus. In der Folge wurden neoklassische Wirtschaftstheorien auf alle gesellschaftlichen Bereiche übertragen. Heute sind sie wesentlicher Bestandteil neoliberaler Politik. Der Politikwissenschaftler Michael Heinrich erklärt sich den Siegeszug der Neoklassik so. Die Politiker oder die Journalisten, gerade die Journalisten in den großen Tageszeitungen, die da den Wirtschaftsteil beackern, die stammen ja zum Teil aus diesen volks- oder betriebswirtschaftlichen Fachbereichen, kriegen also dort diese entsprechende Sichtweise mit und schreiben dann immer wieder dieselben Phrasen runter. Die Löhne sind zu hoch, es gibt zu viel Bürokratie, es gibt zu viel Regulierung. Wenn das weg wäre, wäre alles in Ordnung. Und die Politiker, die sozusagen auf den Zeitgeist hören, und der Zeitgeist, der drückt sich in Deutschland in Zeitungen wie der Bild-Zeitung oder fürs gehobenere Milieu auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus, die hören also auf diesen Zeitgeist und der sagt ihnen etwas Ähnliches und dann plappern die das halt nach. Insofern glaube ich schon, dass ein guter Teil der Politiker daran glaubt. Allerdings beruht dieser Glaube auf ziemlich viel Unkenntnis und auf wenig Bereitschaft, diesen Zustand zu ändern. Und das, obwohl es neben der Neoklassik unzählige andere Theorieschulen gibt, die bestehenden Probleme weitaus besser erklären können. Marx bietet die grundlegendste Analyse. Davon ist der Politikwissenschaftler Michael Heinrich überzeugt. Marx hat ja eine sehr umfassende Theorie. Das ist nicht eine enge ökonomische Theorie, nur die einem erklären will, wie kommen jetzt Austauschverhältnisse zustande, sondern es ist eigentlich die Frage, die dahinter steckt, wie konstituiert sich Gesellschaft, und zwar wie konstituiert sich Gesellschaft unter kapitalistischen Bedingungen. Insofern finden wir bei Marx eine Verbindung von Gesellschaftstheorie und ökonomischer Theorie, die viel weitergehender ist als die Neoklassik. Gleichzeitig hat sie auch nicht solche Scheuklappen wie die Neoklassik, die glaubt, dass mathematische Modelle unter ganz abstrakten Voraussetzungen die Wirklichkeit widerspiegeln. Wobei man, um das mathematische Modell durchführen zu können, von solchen wichtigen Sachen wie zum Beispiel der Existenz von Geld absehen muss. Marx schließt Geld, Kapital, von vornherein in seine Theorie ein und zeigt, dass eine derartige Ökonomie immer wieder Krisenprozesse hervorbringen muss. Die drei Bände des Kapital, des Hauptwerkes von Marx, tragen den Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Marx wollte nicht nur eine grundlegende Theorie der Wirtschaft und der Gesellschaft schreiben, sondern auch die zu seiner Zeit gültigen Wirtschaftswissenschaften kritisieren. Die bezeichnete man Ende des 19. Jahrhunderts als politische Ökonomie. Heute ist das die Volkswirtschaftslehre bzw. die Makroökonomik, also die Wissenschaft, die fast vollständig dem Glauben an die Neoklassik verfallen ist. 1872 schreibt der Journalist Ignaz Krugmann über Marx: Auf den ersten Blick ist Marx der größte Idealphilosoph, also Idealist, und zwar im deutschen, das heißt schlechten Sinn des Wortes. In der Tat aber ist er unendlich mehr Realist als alle seine Vorgänger im Geschäft der ökonomischen Kritik. Watercolor on a piss-stained Frisco truck, hoping some camera catch your face. And the rain came down and the fat worm showed up like seared shut. Clotted blood vein sections, fossil drying up. You got no god hand in the wind of a raindrop, and the paint that you use was water-based. The sound of light rain and burning leaves is the same. The hound in night's brain learning dreams is untamed. For drying up and dying on sidewalks, years for beards in the bushes in someone's backyard, dug in the like an empty old seed pod. Did you stay up all night? Sprawled out over a Xerox enlargement of my play star, sweeping backstage with the pretty plus ones ignoring you. Bigger bank in the backseat of the jeans that seem risky, but my jeans were called Huskies. I wrote this one on chipped elephant ivory. When they come, I close the closet door. Yo, these are selfish times. These are selfish times. These are selfish times. I got selfish times and said. Thank you. Wenn man sich die Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre anschaut, dann sieht man, die Lebensverhältnisse der abhängig Beschäftigten haben sich verschlechtert, in den letzten Jahren besonders stark. Die Profite und insbesondere die Einkommen der Unternehmen oder derjenigen, die auch von Wertpapieren leben, deren Einkommen haben sich erheblich erhöht. Der gesellschaftliche Reichtum in Deutschland war noch nie so groß wie heute. Deutschland ist scheinbar auf dem Weg zur Zweiklassengesellschaft. Michael Heinrich sieht darin eine logische Folge des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Er betont aber, dass es für jeden Politiker einen gewissen Spielraum gebe, trotz des Systemzwangs. Jede Regierung kann zwischen einer Nachfrage- oder einer angebotsorientierten Politik entscheiden. Sie kann die Steuern für Besserverdienende oder für Einkommensschwache senken. Die jetzige Strategie hält Michael Heinrich jedoch in jedem Fall für die falsche. Das Geld, was man jetzt den Menschen mehr in die Hand gibt über gesunkene Steuern, das hatte ja vorher der Staat in der Hand. Und der Staat hat ja dieses Geld keineswegs verbuddelt, sondern er hat es auch ausgegeben. Er hat meinetwegen Schulen gebaut, hat Lehrer eingestellt. Es wurde da also auch Nachfrage sowohl nach Gütern als auch nach Arbeitskräften geschaffen. Im günstigsten Fall kann nun durch so eine Umverteilung vom Staat hin zu den Privaten dieselbe Nachfrage aufrechterhalten werden und damit derselbe Beschäftigungseffekt erzielt werden. Wenn aber, was die Regel ist, die Privaten eine höhere Sparquote haben als der Staat, wissen wir ja, der spart nicht, sondern er muss sich ja noch verschulden, wenn aber die Privaten dieses Geld eher sparen, dann wird die Nachfrage sinken. Die Entwicklung der letzten Jahre beweist das eindrucksvoll. Die Binnennachfrage ist weggebrochen. Der Konsum lässt nach. Dadurch aber machen die Unternehmen weniger Gewinn. Und deshalb fordern sie umso nachdrücklicher Steuersenkungen und niedrige Löhne bzw. Lohnnebenkosten. Die Wirtschaftskrise gleicht einem Teufelskreis. Ein Ausweg ist nicht in Sicht. Dabei gibt es Alternativen. Nur werden sie nicht öffentlich diskutiert, kritisiert Ulrich Brandt von der Universität Kassel. Was uns fehlt, ist nicht nur auf der Ebene von Parteipolitik, von staatlicher Politik, sondern auch von einer kritischen öffentlichen Debatte, sozusagen ein anderer Blick darauf, was sind eigentlich Vergesellschaftungsmodelle jenseits des neoliberal-kapitalistischen Systems. Dazu gibt es nichts. Das beginnt gerade wieder. Müntefering hat das pseudomäßig aufgerissen, aber das ist für mich eine PR-Variante. Aber er hat sozusagen nicht intendierte Folgen ausgelöst. Es gibt sozusagen jetzt ein nicht mehr kontrollierbares Potenzial, das jetzt anfängt zu diskutieren. Der Kurswechsel der SPD dürfte zwar vor allem wahlkampftaktische Gründe haben, aber trotzdem. Über Alternativen zum Sozialabbau wird wieder öffentlich geredet. Für den Politikwissenschaftler Ulrich Brandt ist das aber erst der Anfang. In seinem neuesten Buch beschreibt er Strategien, um Alternativen zur gegenwärtigen Politik zu entwickeln und durchzusetzen. Ulrich Brandt ist sich sicher, die öffentliche Meinung beginnt sich zu wandeln. Diese Widersprüchlichkeit, man akzeptiert ein Stück weit was, man akzeptiert Unsicherheit, man lässt sie sich auch plausibel verkaufen, weil die Welt unsicherer wird. Also ich meine jetzt sozialpolitisch, nicht militärpolitisch, unsicher wird und deshalb macht man damit. Und das wird zunehmend nicht mehr geglaubt, weil immer mehr Menschen in diese Konkurrenz, in diese Verarmungsprozesse getrieben werden, ohne dass sie da was von haben und ohne dass es dieses Allgemeine, nämlich der Staat, der ja nicht nur ein abstraktes Allgemeines ist, er ist ja wirklich verantwortlich über Gesetze, über Sozialpolitik für viele Menschen, dass der dafür nicht mehr aufkommt, dass Politiker, man muss nur Sabine Christiansen, wenn man sich's ansieht, wie zynisch auch, also so pseudo-ernsthaft, aber dann substanziell wie zynisch mit sozusagen Ängsten, mit Konkurrenz umgegangen wird, wie das alles zugekleistert wird. Und dieser Widerspruch wird deutlicher, das muss man schon sagen. Ulrich Brandt sieht zwar einen Fortschritt, aber die Frage, mehr oder weniger Staat, sei nicht die entscheidende, da stimmt er Michael Heinrich zu. Der betont, dass es darum geht, langfristig Alternativen zum Kapitalismus zu entwickeln. Wenn man wirklich das, was am Kapitalismus schlimm ist, die permanente Krisenhaftigkeit, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, Ausbeutung und zum Kapitalismus gehört ja auch nicht nur unser unmittelbares Umfeld, also dass wir uns jetzt in Deutschland oder Westeuropa umschauen, zum Kapitalismus gehört ja auch seine weltweite Ausdehnung, Kinderarbeit, Hungerlöhne in vielen Teilen der Welt. Wenn man das loswerden will, dann muss man schon überlegen, wie man zu einer Produktionsweise jenseits des Kapitalismus kommt, eine Produktionsweise, deren Ziel eben nicht Profitmaximierung ist, sondern die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen mit möglichst effizientem Einsatz von technischen Möglichkeiten, von Qualifikationen, von Arbeitszeit. Das müsste eine Produktionsweise sein, die ganz anders aufgebaut ist, die nicht auf der Konkurrenz vieler Unternehmen, sondern die eher auf der Kooperation der Produzenten, auf der Kooperation von Produzenten und Konsumenten beruht und das möglichst weltweit. Der sogenannte real existierende Sozialismus ist bekanntlicherweise an seinen eigenen Widersprüchen gescheitert. Nicht aber die Theorien von Marx, sagt Michael Heinrich, und ebenfalls nicht der Grundgedanke: Kooperation statt Konkurrenz. Den Kapitalismus abschaffen, das ist das Ziel. Darin sind sich die Politikwissenschaftler Michael Heinrich und Ulrich Brandt einig. Die Frage ist nur, wie? Und vor allem, was kommt danach? Ulrich Brandt versucht mit seinem im April erschienenen Buch eine Antwort zu geben. Der Titel: Gegenhegemonie, Perspektiven globalisierungskritischer Strategien. Im Vorwort schreibt er: Das neoliberale Projekt ist zwar nicht eingestellt, aber es zeigen sich unübersehbare Risse. Der Unmut über die herrschenden Entwicklungen und Kräfte wächst bei vielen Menschen. Krisen werden nicht mehr als Kollateralschaden der neoliberalen Globalisierung hingenommen. Immer deutlicher wird, dass die proklamierte schöne neue Welt des Neoliberalismus die Versprechen von Glück und Wohlstand für alle nicht erfüllen kann. Im Gegenteil. Unsere Gesellschaft verändert sich. Ulrich Brandt betont, dass es darauf ankommt, diesen Prozess zu beeinflussen. Auch er betrachtet, ebenso wie Michael Heinrich, die Gesellschaft aus einer marxistischen Perspektive. Und auch er lehnt eine schematische Sichtweise von oben und unten, von Arbeiterklasse einerseits und Unternehmer bzw. Kapitalisten andererseits ab. Deutlich wird das in seinem Buch. Darin untersucht Ulrich Brandt die Rolle des Staates und fragt, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Eine zentrale Herangehensweise einer kritischen Staatstheorie ist, dass sie Staat einbettet in gesellschaftliche Verhältnisse. Also der Staat ist kein neutraler Akteur, der über der Gesellschaft steht. Das ist ja das Bild, was man vom Staat hat. Sondern der Staat ist eingebettet in Verhältnisse. Das bedeutet erstens, das Verhältnis von Staat zum Markt ernst zu nehmen. Und Markt heißt unter hiesigen Bedingungen kapitalistische Marktwirtschaft, heißt Profitorientierung und dieses Verhältnis genau zu analysieren. Und ein zweiter zentraler Aspekt liegt darin, den Staat ins Verhältnis zu gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen zu analysieren. Ulrich Brandt sieht im Staat mehr als nur die Regierung bzw. die Parteien und Politiker. Der Staat ist seiner Meinung nach das Abbild der Gesellschaft und der dort existierenden Kräfteverhältnisse. Und genau die gilt es zu verändern. Es bedeutet eben, dass der Staat nicht das Instrument der herrschenden Klasse ist. Also er ist weder neutral, steht über der Gesellschaft, noch ist er einfach das Instrument der herrschenden Klasse, wie ja viele marxistische Theorien angenommen haben, sondern im Staat, in seiner Apparatur, in seinen Politiken spiegeln sich, verdichten sich durchaus auch die Kämpfe und die Ansprüche der Beherrschten, der Lohnabhängigen. Das kann man sehr deutlich sehen in einem Arbeitsministerium, das kann man sehen in einem Umweltministerium, dass eben in einer bestimmten Phase in der Nachkriegszeit aufgrund von starken Gewerkschaften, aufgrund von auch dynamischen technologischen Entwicklungen, aufgrund der roten Gefahr, die herrschenden Kräfte, die herrschenden Klassen, aber auch die staatlichen Eliten selber gezwungen wurden, Kompromisse zu machen und bestimmte Ansprüche der Beherrschten, vor allem geäußert durch die Gewerkschaften, sozusagen in den Staat, in staatliche Politiken aufzunehmen. Das zweite Beispiel ist das Umweltministerium, das 1986 unter Helmut Kohl geschaffen wurde. Ulrich Brandt sieht darin eine Reaktion auf die Forderungen und Proteste der Umwelt- und der Anti-Atomkraft-Bewegung. Für Ulrich Brandt beweist das zweierlei. Erstens, dass sich der Staat verändert und zweitens, dass man diese Veränderung beeinflussen kann. Die Gesellschaft wirkt auf den Staat, so seine Schlussfolgerung. Das aber heißt, wir können den Staat und damit auch die staatliche Politik verändern. Das zu erkennen ist Ulrich Brandt zufolge nur der erste Schritt. Denn, schreibt er in seinem Buch, Geschichte ist ein offener Prozess. Mein Plädoyer wäre vielleicht auch den Blick etwas zu verschieben und nicht zu sagen, nur die Schröders und Stoibers und Merkels regieren diese Gesellschaft plus den Unternehmenschefs, sondern es geschieht auch ganz viel an Selbstregierung, an eigenem Mitmachen, dass sozusagen sich darauf eingelassen wird und dass Menschen zusammengehen und dass dann progressive Gesellschaftsentwicklung möglich wird, die dann auch natürlich staatliche Politik werden muss. Irgendwann müssen andere Konsumformen, Produktionsweisen, Umgang mit Natur, muss natürlich auch staatlich festgeschrieben werden, muss sozusagen auch in Unternehmen festgeschrieben werden. Das ist ein langer Weg und darum gilt es sozusagen zu diskutieren. Und ich will das auch nicht nur auf die Zukunft verweisen, sondern ich glaube, dass heute sehr viel losgehen kann. Das war der erste Teil von Marx Reloaded, das Comeback der Kapitalismuskritik. Eine Sendung von Tobias Hübner. Es sprachen Katja Amberger und Armin Berger. Ton und Technik Ulrike Schwarz, Martin Rösner, Christiane Feutz und Daniela Janner. Redaktion und Musikauswahl Roderich Fabian. Den zweiten Teil mit dem Titel Gegenhegemonie gibt es im Generator am nächsten Sonntag. Der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt über die Rolle des Staates im Kapitalismus und über Strategien, den Staat zu verändern. Das Buch Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich ist im Schmetterling Verlag erschienen und kostet 10 Euro. Gegenhegemonie von Ulrich Brandt findet man im Programm des VSA Verlags. Das Buch kostet 14,90 Euro. Und jetzt geht es weiter im Zündfunk-Nachtmix mit Ralf Summer und marktgerechter Musik. Suppose everybody gets mad once in a lifetime.